So fing es an, dass es zum Menschen kam. Dass erkannt wurde, was den Körper des Menschen bilden sollte. Da sprachen Mutter und Vater, das waren Schöpfer und Gestalter, namens herrliche Mächtigkeit und Quetzalschlange. Schon dämmert das Licht herauf, schon hat die Schöpfung begonnen. Und deutlich nimmt ein uns nährender Gestalt an, ein uns stärkender, aus Licht geboren, aus Licht gezeugt. Schon ist der Mensch sichtbar geworden, der das Antlitz der Erde bevölkern soll, sagten sie. Ihre ganze Weisheit nahmen sie zusammen und sie überdachten und verwarfen wieder in der Finsternis, in der Nachtzeit, als sie Dinge erschufen und Dinge wieder verwarfen. Sie dachten und sie erwogen, und so nahm ihre Weisheit Form an, strahlend und hell. Sie fanden heraus und sie hielten fest, was es sein sollte, das zum Körper des Menschen werde. Da kamen gelbe Maiskolben hervor und weiße Maiskolben. Und Wasser war ihr Blut, es wurde des Menschenblut. Und Freude erfüllte sie über die Entdeckung dieses Wunderberges, der überquoll von Mengen und Abermengen von gelben Maiskolben und weißen Maiskolben. Und dann wurde der gelbe Mais zerrieben und der weiße Mais. Und 9 Getränke wurden von Ishmukane gemacht. Die Speise verband sich mit Wasser, Kraft hervorzubringen, und wurde des Menschen Fleisch und verwandelte sich in seinen Leib. Und so brachten sie die Schöpfung zu Wort, die Formung von unseren ersten Mutter und Vater. Nur gelber Mais und weißer Mais waren ihre Körper. Nur Speise waren die Beine und Arme des Menschen. Die Lüge über die Milpa, das Maisfeld im Brandrodungsbau, ist überall dieselbe. Auch bei dem Maya-Historiker Michael D. Coe heißt es: Eine Milpa hat gewöhnlich nur eine Lebensdauer von 2 Jahren. Nach dieser Zeit führen abnehmende Erträge dazu, dass eine dritte Bepflanzung nicht mehr lohnt. Der Maya-Bauer muss dann zu einem neuen Stück Wald wechseln und von neuem beginnen. Dabei lässt er seine alte Milpa für eine Zeit, die im Petén 4 bis 7 Jahre, in Yucatán dagegen 15 bis 20 Jahre dauern kann, brachliegen. Aber er gibt wenigstens zu. Vielen Pessimisten zum Trotz scheint es heute, dass diese angeblich primitive Methode doch wesentlich produktiver ist, als man auf den ersten Blick glaubt. Und man schätzt, dass ein einziger Bauer im Petén das Nahrungsbedürfnis von 12 Menschen befriedigen kann. Richard Luxton, der Anfang der 80er Jahre in Yucatán an der Ostküste bei den Maya gelebt und sich bei dem Nachfahren einer alten Priesterfamilie Pablo Balam aufgehalten hat, beschreibt die exotisch fruchtbare Fruchtbarkeit einer Milpa, wo nebeneinander überreich Kürbisse, Knollengewächse, Kräuter, Chili, Mais und verschiedene Obstbäume gedeihen, und sein Erstaunen, als er hört, diese Milpa würde schon seit über 15 Jahren bepflanzt. Auch die Lüge über den Mais ist überall dieselbe. Die Ethnologen Wolfgang Lindig und Marc Münzel behaupten: Der einseitig hohe Anteil von Mais in der Gesamternährung der Maya führt trotz scheinbar ausreichender Quantität der täglichen Nahrung zu einem Proteinmangel. Dieser Mangel dürfte nach unserem bisherigen Wissensstand in voreuropäischer Zeit eher noch größer als heute gewesen sein. An der Weiterverbreitung dieser Lüge ändert sich auch dadurch nichts, dass schon seit Mitte der 50er Jahre das Gegenteil bekannt ist. Quantitative Analysen von Mais und schwarzen Bohnen, die bei den Indianern Yucatans die gewöhnliche Nahrung bilden, haben bewiesen, dass Zein, das Hauptprotein im Mais, und die Alpha- und Beta-Globuline von schwarzen Bohnen sich ergänzen. Experimentelle Ernährungsversuche haben gezeigt, dass bei Zein als Hauptprotein die Grenzaminosäure durch Lysin gebildet wird und Lysin daher aus einer anderen Quelle hinzukommen muss. Bohnen mit ihrem im Vergleich zum Mais verhältnismäßig hohen Lysingehalt sind eine solche Quelle. Und daher wird in der Maisbohnenernährung eine Proteinkombination von hohem biologischem Wert erreicht. Auch in Bezug auf Tryptophan und Niacin findet eine entsprechende Ergänzung statt. Bei einer Tagesration von 500 Gramm Mais und nur ungefähr 75 Gramm Bohnen überschreitet die Menge an aufgenommenem Tryptophan schon den für die Proteinbildung erforderlichen Bedarf. Erwiesenermaßen ist darin auch der Grund für das Fehlen von Pellagra in den Gebieten mit Maisbohnennahrung in Zentralamerika und Mexiko zu sehen. Ungenügender Verzehr von Mais und Bohnen Auch environmentbedingte Faktoren oder lokale Varietäten der beiden Pflanzen können ein Defizit von entscheidender Bedeutung zur Folge haben. Man ist sich heute darüber im Klaren, dass bestimmte lokale traditionelle Kombinationen der beiden Pflanzen direkt aufeinander abgestimmt sind und nicht durch andere Varietäten von Mais oder Bohne ersetzt werden können. Zea und Phaseolus variieren beträchtlich in der Gesamtmenge ihrer Proteine. Kommen sie aber zusammen, dann entsteht immer eine anpassungsfähige und verbesserbare Kombination. Die Lüge besteht einfach darin, dass man den Mais aus einer Kombination mit der Bohne löst, obwohl die Maiskultur der Maya schon immer auf ihr beruhte. Die Bohne ist die ältere Pflanze und der Mais wurde vor etwa 5000 Jahren in der Verbindung mit ihr gezüchtet. Trotzdem aber kann ein Historiker wie Fernand Braudel, dessen Publikationen als Auftakt zu einer neuen Geschichtsschreibung gelten, in seiner Sozialgeschichte des 15. bis 18. Jahrhunderts im Band Der Alltag, einem von der Fachwelt aller Länder hochgelobten Buch, unwidersprochen in beispielhafter Borniertheit schreiben: Der Maisanbau hat von jeher nur wenig Arbeit erfordert. Der Mais verlangt den Maisbauern jährlich nur 50 Arbeitstage, das heißt je nach Jahreszeit lediglich jeden 7. bis 8. Tag ab, womit ihnen viel allzu viel Freizeit bleibt. Jedenfalls führt der Maisanbau zur Entstehung maßlos tyrannischer Theokratien, die die Bauern zur Errichtung von Monumentalbauten ägyptischen Maßstabs zwingen. So haben wir auf der einen Seite eine Wunderpflanze und auf der anderen menschliches Elend. Denn der Lohn aller Mühen, der in irdenen Schüsseln auf kleiner Flamme gebackene Maisfladen oder Maiskuchen, ist ein minderwertiges tägliches Brot, eine ebenso unzulängliche Nahrung wie die gerösteten und geplatzten Maiskörner. Die dringend erforderliche Fleischbeilage fehlt so gut wie immer. Und so ist der Maisbauer der Indianerzonen bis auf den heutigen Tag ein armer Tropf. Wie sich die Fleischproduktion der modernen Agroindustrie im Vergleich zur unterentwickelten Landwirtschaft ausmacht, zeigt gerade das Beispiel Zentralamerikas auf überzeugende Weise. Die Rinderzucht in Mittelamerika hat in den 70er Jahren enormen Aufschwung genommen. Die Gründe lagen einerseits in dem unersättlichen Fleischhunger der Vereinigten Staaten mit 60 Kilogramm pro Kopf und Jahr, andererseits in der Entscheidung der einheimischen Rinderzüchter, nur noch hochwertiges Rindfleisch durch Getreidefütterung zu produzieren. Billigfleisch auf Rindsbasis für die Burger und Klopse der Imbissketten und für die Würstchen, das Tierfutter und die Babynahrung der Industrie fehlten. In den 60er Jahren begann deshalb die Entwicklung der mittelamerikanischen Rindfleischproduktion. Weltbank, Interamerikanische Entwicklungsbank und der Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen gewährten großzügig Kredite in Milliardenhöhe. OAS, PAHO und USAID lieferten das technische Know-how für die Programme und tatsächlich wurde der Export von tiefgefrorenem Rindfleisch ohne Knochen mit einer Gewinnsteigerung von 400% in den Jahren von 1961 bis 1974 ein ertragreicher Wirtschaftsfaktor. Obwohl das ganze Unternehmen ohne den zur Verfügung gestellten technischen Aufwand zur Schädlingsbekämpfung nicht einmal rentabel gewesen wäre, von den ökologischen Auswirkungen gar nicht zu sprechen. Als Weideland hält der gerodete Wald 7 bis 10 Jahre, dann versteppen die Weiden und neuer Wald, solange noch vorhanden, muss geschlagen werden. Dabei sehen die Erträge nach Studien, die in diesem Zusammenhang angestellt wurden, so aus, dass die Rinder pro Hektar und Jahr 11 Kilogramm Fleisch liefern. Während auf der gleichen Fläche, ohne den Wald zu zerstören, mit den primitiven Methoden der Lacandonen 6.500 Kilogramm geschälter Mais und die gleiche Menge Wurzeln und Gemüse erzeugt werden, nach 7 Jahren das Land dann zwar brach liegen müsste, sich aber bepflanzt mit Zitrusfrüchten, Kautschuk, Kakao, Avocado, Papayas und anderen Baumfrüchten regenerieren würde. Fazit: Primitive Landwirtschaft und hochentwickelte lassen sich in der Tat überhaupt nicht miteinander vergleichen. Lass uns jagen gehen. Meine Flinte ist zerbrochen. Wo sind die Stücke? Ich habe sie verbrannt. Wo ist die Asche? Hat ein Falke gefressen. Wo ist der Falke? In den Himmel geflogen. Wohin in den Himmel? Fiel wieder runter. Wo fiel er hin? In einen Brunnen. Wo ist der Brunnen? Verschwunden. Wohin verschwand er? In deinen Nabel. Aha.